du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Antiziganismus. Überlegungen zu einer wesentlichen und deshalb vergessenen Variante des modernen Rassismus. Nach einem Vortrag von Roswitha Scholz. Teil 1. Drei Zigeuner fand ich einmal liegen an einer Weide, als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich durch sandige Heide. Hielt der eine für sich allein in den Händen die Fiedel, spielte, umglüht vom Abendschein, sich ein feuriges Liedel. Hielt der zweite die Pfeif im Mund, blickte nach seinem Rauche, froh, als ob er vom Erdenrund nichts zum Glücke mehr brauche. Und der dritte behaglich schlief, und sein Zimbal am Baum hing, über die Seiten der Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken, aber sie boten trotzig frei Spott den Erdengeschicken. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Nach den Zigeunern lang noch schauen, musste ich im Weiterfahren, nach den Gesichtern dunkelbraun, den schwarzlockigen Haaren. So schreibt Nikolaus Lenau 1838 in seinem Gedicht Die drei Zigeuner. Und damit begrüße ich euch zu dem heutigen weißen Fleck. Ein so romantisches und wahrscheinlich ziemlich verklärtes Bild scheint wie aus einem Märchen oder einer Legendenwelt entrissen. Doch jene, von welchen da die Rede ist, gibt es ja tatsächlich. Nur ob sie diesem Bild entsprechen und dass es da auch noch ganz andere Seiten gibt, darüber sprach Roswitha Scholz am 4. August im besetzten Haus. Roswitha Scholz beschäftigt sich neben Geschlechterforschung und Wertkritik eben auch mit dem Thema Antiziganismus, dem Rassismus gegenüber Sinti und Roma. Im Vortrag gab sie erste Einblicke in die Strukturen dieser Variante des Rassismus. Ja, also zur Selbstvorstellung ist eigentlich nicht so viel zu sagen. Also ich bin Redakteurin und auch Autorin bei der Theoriezeitschrift Exit. Und ich habe auch zwei Bücher rausgebracht, eins über Geschlechterverhältnis und Wertkritik, wo ich versucht habe, einen neuen Ansatz zu kreieren, sozusagen. Also eben, wie der Titel schon sagt oder wie ich schon gesagt habe, was das Thema Wertkritik und Geschlechterverhältnis angeht. Und zum anderen habe ich auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Differenzen der Krise, Krise der Differenzen, wo es also so um Rassismus, Sexismus und auch ökonomische Disparitäten geht und so den Zusammenhang zwischen diesen Dimensionen Wertkritik bzw. Wertabspaltungskritik und postmoderner Individualisierung im Kontext von Globalisierungstendenzen überhaupt. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich mich echt gefreut, dass ich jetzt hier eingeladen worden bin und dass da doch einige Leute gekommen sind, weil es ist nämlich gar nicht einfach mit diesem Thema. Also da überhaupt jemanden da zu motivieren, dass man da eben referieren kann. Also wenn ich das dann halt oft irgendwo sage, mach doch was zu dem Thema, also auch wenn es um Rassismus oder so geht, irgendwie da merkt man so richtig, wie die Leute einem schon angucken, irgendwo, verstehst du, als hätte man allein, dass man sich mit dem Thema schon beschäftigt, irgendwie einen Aussatz oder Lepra oder irgend sowas, huh, Zigeuner, huh. Also es ist tatsächlich so, also es sind so innere Abwehr, so innere Abwehr ist einfach spürbar. Yeah.

Was die geschlechtliche Konnotation des Antiziganismus betrifft, so wurde die Zigeunerin als Gegenbild zur züchtigen Hausfrau, Ehefrau und Mutter konstruiert. Die Komplementär als Ideal zum disziplinierten Lohnarbeiter in der Reproduktionssphäre gedacht wurde. Die Zigeunerin stellt man sich dabei in erster Linie als sexuell verführerisch und hexenhaft vor. Dementsprechend dienten auch die angeblich versuchte Verführung von Passanten durch Zigeunerinnen und die Belästigung durch ältere Zigeunerinnen, die einem aus der Hand lesen wollten, im Nationalsozialismus unter anderem als Begründung, Zwangslager für Sinti und Roma zu errichten. Also ich muss an dem Punkt mal eines sagen. Also wie ich vorhin gesagt habe, ich habe ja wesentlich auch zu diesem Gegenstand Wertkritik und Geschlechterverhältnis gearbeitet. Und im Grunde genommen ist das alles wesentlich komplizierter, was ich mir zum Thema Antiziganismus denke. Na, gerade vor dem Hintergrund dieser Wertabspaltungstheorie, die ich entwickelt habe. Aber um das nicht zu komplex zu machen und das den Charakter des Gegenstands gut herausarbeiten zu können, habe ich das jetzt einfach mal schändlicherweise, also irgendwie tue ich euch das jetzt sehr reduziert dar. Ne? Und in dem Zusammenhang verweise ich auf den Artikel in der Exit in der 9. Da geht es um Homo Sacer und die Zigeuner. Und das ist dann ganz ausführlich auf 50 Seiten entwickelt, was ich jetzt hier so auf 9,5 euch da erzähle. Und da ist eben diese geschlechtliche Dimension wesentlich, was das nun bedeutet, wesentlich besser herausgearbeitet. Im Folgenden will ich jetzt ganz knapp einige Stationen der Geschichte in Deutschland seit dem Kaiserreich aufzeigen. Repräsentativ für das Kaiserreich ist die Äußerung des fürstlich-reuß-plauischen Kriminalrats Richard Liebig. Wenn der Richter sonst allenthalben zu individualisieren hat, das heißt, das zu behandelnde Subjekt erst in seiner Eigentümlichkeit erforschen und kennenzulernen hat und danach den Gang des Verfahrens bestimmen muss, so darf der Eingeweihte, mit dem Wesen der Zigeuner bekannte Inquirient, das heißt also der Untersucher, kommt von Inquisition, bekannte Inquirient, bei diesen ohne Gefahr generalisieren und keinen Fehltritt zu tun besorgen. Wenn er alle mit dem gleichen Maße misst, in gleicher Weise behandelt, denn ein echter, wahrer Zigeuner ist der Typus aller anderen. Ausländische Zigeuner sollten abgeschoben, inländische möglichst restriktiv behandelt werden. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden systematisch Akten über Sinti und Roma angelegt. Man unterwarf Sinti und Roma diversen Einschränkungen. Zum Beispiel wurden Wandergewerbescheine verweigert und die Kinder in Erziehungsheime gebracht. Das zieht sich übrigens auch durch die ganze Geschichte, also so das Kinder wegnehmen und dann in die Ortschaften verteilen oder eben in Heime geben. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sollten möglichst alle Sinti und Roma registriert werden, wobei Lichtbilder gemacht und Fingerabdrücke genommen wurden. Und es war damals teuer, ne? 1926 trat das Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen in Kraft. Danach konnte jeder Sinto oder Rom, der keiner regelmäßigen Arbeit nachging, für 2 Jahre in eine Arbeitsanstalt untergebracht werden. Im Nationalsozialismus ging es dann natürlich weiter. Sinti und Roma wurden nach einem Gesetz von 1933 zwangssterilisiert und für schwachsinnig bzw. sozial schwachsinnig erklärt. Auch wurden die Nürnberger Rassegesetze, die sich zunächst nicht auf Sinti und Roma bezogen, sondern auf die Juden, schließlich auf diese Bevölkerungsgruppe angewandt. Inhalt war das Verbot der Eheschließung von, das ist jetzt Zitat, deutschblütigen Personen mit Zigeunern, Negern oder ihren Bastarden. So ein Runderlass von 1935. 1938 ging man dazu über, Sinti und Roma in sogenannten Zigeunerlagern zu internieren.

1000 Mark Einmalzahlung oder eine niedrige Rente. Dabei ist zu sagen, dass manchen Sinti und Roma die deutsche Staatsbürgerschaft nach 1945 nicht mehr zurückgegeben wurde. Diese neuen Richtlinien hingen jedoch nicht zuletzt damit zusammen, dass Ende der 70er Jahre mit Protestaktionen und Demonstrationen versucht wurde, den Massenmord und die fortgesetzte Diskriminierung der Sinti und Roma ins öffentliche Bewusstsein zu heben, und zwar von Sinti- und Roma-Organisationen selbst. Also vorher war eigentlich irgendwo so diese Arbeit für Sinti und Roma eigentlich bei den Kirchen und bei irgendwelchen staatlichen Stellen, also die im Grunde genommen dann selber noch mit so ganz dubiosen Zigeunerbildern gearbeitet haben. Und es war da also schon ein Novum und hat auch eine neue Qualität gekriegt, also so diese Selbstorganisation, so der Sinti und Roma. Und das hängt natürlich auch mit diesem also liberalen nach 68er Klima, also so in der alten Bundesrepublik zusammen. Ja, also so zu Ostdeutschland muss man sagen, das war insofern irgendwie, war das schon so etwas besser in gewisser Hinsicht, weil die nämlich automatisch als Verfolgte des Naziregimes also irgendwie anerkannt wurden. Und es ist auch so, ich habe auch mal was gelesen von der Melanie Spitta, die hat so einen Film gemacht über die Massenvernichtung der Sinti und Roma im Dritten Reich. Und die hat dann auch erzählt, also da geschrieben in dem Artikel, dass es so war, dass diese DDR-Behörden da irgendwie überhaupt kein Theater gemacht haben. Und es war ganz klar, sie konnte an die Unterlagen und so. Und so in der BRD war das so, dass man da also irgendwie alles in möglichen Formalkram und sonst noch was irgendwie herangezogen hat. Bloß, dass die da nicht rankommen, ne? Also so an diese ganzen Akten und diese Unterlagen, die eben das dann auch belegen, was da an Schweinereien abgelaufen ist. Also deswegen will ich jetzt da die Zustände beileibe nicht in der DDR also beschönigen oder sowas. Also die mussten dann schon auch, Sinti und Roma, die mussten da schon auch irgendwo so diesen sozialistischen Lebensstil dann drauf haben, um anerkannt zu sein. Und also irgendwelche Abweichungen sind da auch nicht erlaubt gewesen, ne? Aber es war einfach so, dass da in mancherlei Hinsicht irgendwie da ja gewisserweise zumindest formal korrekter war, lange Zeit oder erstmal. Eine Forderung, die sich mittlerweile ebenso durchgesetzt werden konnte, war die Anerkennung der Sinti und Roma als ethnische Minderheit, wie die Dänen und die Friesen in Schleswig-Holstein. Also da ist es mir halt so gegangen, als ich das so das erste Mal gelesen habe, da habe ich mir gedacht, na also so ein Quatsch, irgendwie so ein Ethnie-Quatsch und so, verstehst du ja, was soll denn das? Ne? Also es ist so eigentlich reaktionär oder so. Ne? Aber ich meine, das hat eine andere Bedeutung, wenn man sich das einmal überlegt, dass eigentlich Sinti und Roma weniger ja eben als eine eigene Ethnie oder so gesehen worden sind, sondern schon immer per se als braune Asoziale. Also, und da denke ich mir, hat es dann schon so eine gewisse Berechtigung, vielleicht so ähnlich analog zum Staat Israel, was eben so den Staat als Staat der Juden angeht, die da eben auch hingehen können, wenn sie verfolgt werden. Also ich denke, obwohl ich irgendwie staatsskeptisch bin, ist es in dem Fall ja noch einmal was anderes und eine Ausnahme, wo ich denke, das kann man nicht über den Leisten schlagen. Und so habe ich mir auch gedacht, ist es eigentlich auch so ähnlich bei Sinti und Roma in Bezug auf diese Ethnie-Geschichte. Ne? Also, dass das da auch eine Ausnahme ist und dass man das da, dass das so seinen eigenen Stellenwert hat so vor dieser ganzen Verfolgungsgeschichte. Thank you.

die auch für eine fremde bürgerliche Kultur standen, auch wenn sich der gemeinsame Nenner im Vorwurf des arbeitsscheuen Parasiten finden lässt. Im Gegensatz zu anderen sogenannten Wilden, also Wilden in Anführungsstrichen, also etwa Indianer, Südsee-Insulaner, Schwarzafrikaner, die ebenfalls mit Natur gleichgesetzt werden, ist der Zigeuner Bestandteil der eigenen Kultur und der Gesellschaft, in der man selbst lebt. Deshalb, weil er sich im Gegensatz zum Schwarzen, also in der Vorstellung, nicht versklaven lässt, wird er verfolgt, verbunden mit der immerwährenden Angst des Abgleitens in die Asozialität, an die der Zigeuner stets erinnert. Das ist übrigens auch insofern interessant, denn es ist nämlich wirklich so, dass in Rumänien, da gab es also irgendwie, das war ziemlich einmalig, also auch für diese europäische Geschichte, also diese Sklaverei. Also noch in der rumänischen Gesellschaft selber. Und Zigeuner waren da Sklaven oder Leibeigene. Also qua Status schon. Aber obwohl das bekannt ist, ist da aber trotzdem immer so dieses Carmen-Bild. Ja, vielleicht wissen es viele auch tatsächlich nicht über Rumänien, dieses Carmen-Bild und so dieses irgendwie so, dieses Gegenbild zum Sklaven oder so. Das war bis 1850 ungefähr in Rumänien. Also wo es das schon immer gegeben hat, also jetzt zumindest in den europäischen Staaten. Also so als internes Herrschaftsgefüge sozusagen. Soweit der erste Teil des Vortrages von Roswitha Scholz über Antiziganismus als wesentliche und deshalb vergessene Variante des Rassismus. Nachdem der Antiziganismus von der Autorin in seiner historischen Dimension dargestellt wurde, beschäftigt sie sich im Teil 2 mit einer theoretischen Bestimmung des Zusammenhangs von Antiziganismus und moderner Vergesellschaftung. Dabei setzt sich Roswitha Scholz mit Theorien von Giorgio Agamben und Robert Kurz auseinander. Der Vortrag von Roswitha Scholz basiert auf einem ausführlichen Aufsatz, der in der wertabspaltungskritischen Theoriezeitschrift Exit Nummer 4 erschienen ist. Auch im Internet kann dieser Aufsatz nachgelesen werden auf folgender Homepage: www.exit-online.org. Dort finden sich weitere Texte und Hinweise auf Bücher von Roswitha Scholz.